Hallo, hier ist wieder Niemandsland auf Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Wir senden montags von 13 bis 15 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas, von hier, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Montag, der 18. Januar 2021. Doch wenn Sie uns donnerstags am 21. hören, ist uns das auch recht, weil im Internet ist ja alles auf irgendeine Art vorhanden und wie live. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. Ja, sowas hatte die Welt noch nicht gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, sowas gab es noch nicht. Ein aufgepeitschter Lynchmob dringt ins Kapitol in Washington ein. Unter ihnen auch der Fenstermonteur Richard Barnett. Dem geht es besonders darum, die italienischstämmige Nancy Pelosi aus ihrem Büro zu holen und wahrscheinlich aufzuhängen. Sie ist nämlich die Frau Speaker im US-Repräsentantenhaus. Das, was da am Dreikönigstag in Washington geschieht, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Offen ist noch, unter welcher Überschrift. War es ein kühl geplanter Putschversuch, ferngelenkt von einem instabilen, wie Nancy Pelosi sagt, Präsidenten? Oder war es der Wutausbruch der Machtlosen, eine Kraftmeierei jenes großen Lümmelsvolk, der zum Schreckgespenst jeder repräsentativen Demokratie werden kann? War es Pflegelei oder Staatsstreich oder beides? Asking that Congress and the Vice President do something. Where the fuck are they? In kaum einer anderen Szene findet dieser Tag einen besseren Ausdruck als in der Aufnahme des AFP-Fotografen Saul Loeb aus dem Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses. Sie zeigt Richard Barnett, der seine Stiefel auf einem Schreibtisch abgelegt hat, in demonstrativer Verachtung für die da oben. Es ist eine der Schlüsselszenen dieses Tages und zugleich Sinnbild für die keineswegs mehr Vereinigten Staaten von Amerika am Ende der Ära Trump. Woher dieser Hass? Es gibt eine irre Szene mit einer Kamerafahrt, die begleitet die Eindringlinge ins Kapitol. Und ich habe von dieser Szene das Audio hier im Hintergrund laufen. Wie gesagt, am frühen Morgen des 6. Januar fahren die beflaggten Pickups vorbei. Gut gelaunte Patrioten, die das Victory-Zeichen machen, halten Transparente hoch. Fuck Biden, fuck your feelings, Trump 2020. Sie wollen was? Sie wollen We are the people. They don't fix this shit! We're gonna fix this one fucking day! Millions of Americans are out! Sagen sie, We are the people of the Republic. We stop the steal and drain the swamp. Sie wollen sich den angeblichen Sieg ihres Präsidenten Trump nicht stehlen lassen und den Sumpf in Washington trockenlegen. Es ist von Geschichte machen die Rede, von einer patriotischen Mission, von Jesus und von Gratisparkplätzen, die der Präsident seinen loyalen Anhängern auf seinem Golfplatz bei Washington bereitgestellt hat. Schon Ende Dezember hatte dieser Richard Barnett seine Leute mobilisiert. Das ist unser Land. Könnt ihr nicht einen Tag im Internet oder auf Arbeit oder wo auch immer opfern, um etwas zu tun? Erhebt euch verdammt nochmal, Leute. Wann, wenn nicht jetzt? Der 6. Januar ist der Tag der Abrechnung. Trumps Ansprache bei der Save America Rally beginnt um 11.50 Uhr. Im Ellipse Park zwischen dem Washington Monument und dem Weißen Haus. Trump beschwört sich und seine Zuhörer, nie nachzugeben und noch härter zu kämpfen. Es gehe darum, unser Land zurückzuholen. Tja, es ist längst kein Happening mehr. Ein, zwei Freaks tragen Fell und Büffelhörner, die wirklich Entschlossenen jedoch haben Sturmhauben und Gabelbinder. Sie gehen die Räume ab, suchen nach den Feinden des Volkes. Es gäbe einen Auftrag von höchster Stelle. Unser Präsident will, dass wir hier sind. So ist jemand in einem Videoclip zu hören. Wir warten auf Befehle unseres Präsidenten. Es war eine gut vorbereitete Gruppe mit Führung und Anleitung, wird Nancy Pelosi danach sagen. Da hatte sie bereits Bilder gesehen von Männern mit Kevlar-Weste, Handschuhen und diesen weißen Kabelbindern. Ihr Ziel war, loszugehen und Leute zu kriegen, sagt Pelosi in der Sendung 60 Minutes. Hätte der Mob sie an diesem Tag auf dem Flur getroffen, sie wäre bestimmt aufgehängt und gelyncht worden. Treason! Treason! Treason! Treason! Treason! Treason!

Moskau, Dezember 1938. Constancia de la Mora und ihr Mann Ignacio Hidalgo de Cisneros, der einen Schlaganfall erlitten hatte, waren nach Russland gereist, damit ihr Mann behandelt werden konnte. Gleichzeitig versuchte man, Waffen für die Republik zu organisieren und sprach bei Stalin vor. Wir hatten im letzten Kapitel darüber berichtet, dass der spanische Goldschatz, der nach Moskau transportiert worden war, mittlerweile aufgebraucht war. Waffen für die Republik mussten ab nun auf Kredit gekauft werden. Zur gleichen Zeit wie La Mora und Cisneros traf der Pravda-Korrespondent aus Spanien, Michail Koltsov, in Moskau ein. Er war zurückbeordert worden. In dem Jahr, als Michail Koltsov von Spanien zurückbeordert worden war, hatte er sich alle Mühe gegeben, laut und deutlich seine Zustimmung zu jeder offiziell geäußerten Position der Kommunistischen Partei zu zeigen und so die Schlinge auf Abstand zu halten, die sich, wie er befürchtete, früher oder später um seinen Hals legen würde. Er war so weit gegangen, Nikolai Bucharin zu denunzieren, Ilja Ehrenburgs Freund und Stalins ehemaligen treuen Verbündeten gegen Trotzki, der im letzten Frühjahr wegen Verrats angeklagt worden war. Und er hatte sich ganz konform der Parteilinie verhalten, indem er mit Nachdruck erklärte, dass Andres Nin und die PUM Verbündete Frankos gewesen seien. Andererseits war ihm klar, dass er zu viel protestierte. »Ich glaube, ich werde verrückt«, teilte er seinem Bruder, dem Karikaturisten Boris Jefimow, mit. Jeder würde doch zu Recht erwarten, dass ich als Mitglied der Redaktionsleitung der Pravda, also der Wahrheit, als bekannter Journalist und als Parlamentsabgeordneter dazu in der Lage sein müsste, anderen zu erklären, was vor sich geht, also den Grund für die vielen Denunziationen und Verhaftungen zu kennen. Aber ich weiß nichts und ich verstehe nichts. So wusste er beispielsweise nicht, warum er nicht zu den gerade zu Ende gegangenen Treffen zwischen Stalin, Woroschilow und Molotow sowie seinem alten Freund aus Spanien, Ignacio Hidalgo de Cisneros, hinzugebeten worden war. Das teilte er Hidalgo ganz direkt mit, als sie am 9. Dezember miteinander zu Abend speisten. Er fragte sich, wie wohl das Schicksal für einen Antifaschisten wie ihn aussehen würde, wo ja jetzt mittlerweile in Russland die Kommunikationskanäle nach Nazi-Deutschland geöffnet worden waren. Und es bereitete ihm Sorgen, dass erst am Tag zuvor Nikolai Jeschow, den er als seinen Beschützer angesehen hatte, als Volkskommissar und Chef des NKWD durch Lavrenti Beria ersetzt worden war. Andererseits schwamm er auf einer außerordentlichen Welle des Erfolgs und der Popularität. Im Sommer war er in den obersten Sowjet gewählt worden und sein in der Zeitung Novi Mir in Fortsetzungen veröffentlichtes spanisches Tagebuch war in Moskau Stadtgespräch gewesen. Stalin höchst selbst hatte ihn in seine Loge im Bolschoi-Theater gebeten, um ihm zu dieser Leistung zu gratulieren. Nach ihrem Treffen im Dezember 36 hatte Koltsov noch mit dem Gedanken an Selbstmord gespielt, nun war keine Rede mehr davon. Hatte sich doch der Generalsekretär mit einer ganz außerordentlichen und schmeichelhaften Bitte an ihn gewandt. Er, Stalin, habe gerade eine Geschichte der bolschewistischen Partei verfasst und er würde sich geehrt fühlen, wenn Genosse Koltsov sich bereit erklärte, dieses Werk mit einem Vortrag bei der Schriftstellervereinigung im Dezember vorzustellen. Der für den Vortrag festgesetzte Termin war der 12. Dezember und zwei Tage zuvor wurde Koltsov eine weitere Ehre erwiesen, die dem Ganzen die Krone aufsetzte. Er wurde zum korrespondierenden Mitglied der Akademie der Wissenschaften ernannt. Am späten Nachmittag des 12. Dezember stellte er in dem geräumigen Herrenhaus an der Bolschaja Nikitskaja, dem Vorbild Tolstois für Rostows Haus in Krieg und Frieden, einem enthusiastischen Kreis von Mitgliedern des Schriftstellerverbands und ihren Gästen Stalins Parteigeschichte vor. Nach der Veranstaltung begab er sich in sein Büro bei der Pravda, um noch einige Kleinigkeiten zu erledigen. Auf dem Weg dorthin fuhr vor ihm der schwarze Lastwagen, den die Bürger von Moskau als Woronka, Krähe, bezeichneten, auf den Bürgersteig, und die Agenten des NKWD holten ihn. In der Lupjanka, wo er über 14 Monate lang gefoltert und verhört wurde, nahmen sie ihm seine Brille weg. »Ohne die Brille sehe ich immer schwarz«, hatte er damals in Madrid zu Gustav Regler gesagt. »Wenn man mich einmal erschießt, muss ich Sie doch bitten, dass man mir die Brille nicht gerade vorher abnimmt.« Diesen Gefallen taten sie ihm nicht. Am 1. Februar 1940, nach 20-minütiger Gerichtsverhandlung, wurde er der Spionage und des Verrats für schuldig befunden. Ein weiterer russischer Berater für Spanien, neben den Generälen Wladimir Gorew und Emilio Kleber sowie Botschafter Marcel Rosenberg, der nun liquidiert wurde, weil Stalin ein anderes Spiel zu spielen gedachte. Januar 1939, New York. Er habe geschäftlich in New York zu tun, müsse die Überarbeitung von The Fifth Column mit dem Produzenten der Theater Guild besprechen. Mit dieser Ausrede nahm Hemingway, sobald es nur irgend ging, reißaus vor den Weihnachtstagen in Key West, wenn nicht sogar früher. Er und Pauline kamen aus dem Streiten nicht mehr heraus. Aber auch gegenüber Benjamin F. Glaser empfand er gewaltigen Groll, dem Drehbuchautor, den die Theater Guild angestellt hatte, um das noch nicht ganz Broadway-taugliche Stück »The Fifth Column« für die Bühne aufzubereiten. Glasers Vertrag untersagte es ihm, irgendwelche kritischen, gegen die spanische Regierung oder die kommunistische Partei gerichteten Bemerkungen einzufügen, und er musste für jede Änderung die Einwilligung des Autors einholen. Dennoch beklagte Hemingway sich gegenüber seiner Schwiegermutter, die Juden hätten seinen ursprünglichen Text so verunstaltet, dass man ihn besser von die fünfte auf die 4,95 verbilligte Kolonne umbenennen sollte. Er bestand darauf, anstelle der Passagen, die Glaser verändert hatte, selbst neues Material zu schreiben, und obwohl Glaser und die Theater Guild seine Änderungen akzeptierten, war Hemingway mittlerweile von dem ganzen Prozess derart angewidert, dass er jedem erzählte, er hätte das verdammte Ding gleich besser von Anfang an als Roman konzipiert. Nicht einmal Marthas Eintreffen aus St. Louis, wo sie mit ihrer Mutter Weihnachten gefeiert hatte, konnte ihn ein wenig aufheitern, obwohl er sie, mit Silberfuchsmantel und allem drum und dran, voller Stolz und gedankenlos, zu einer Vorführung von The Spanish Earth mitnahm, zu der ihn auch sein 15-jähriger Sohn Jack begleitete, der Ferien vom Internat hatte. Danach gingen sie in den Stork Club, wo Jack die glamouröse junge Frau anstaunte und begeistert war über die anzüglichen Ausdrücke, mit denen sie ihre Äußerungen pfefferte, ohne dass er sich vorzustellen vermochte, woher sein alter Vater ein solches Geschöpf wohl kannte. Aber in Hemingway gärte vieles. Sein Ärger über all das, was in Spanien oder mit Spanien schiefgelaufen war, seine Sehnsucht nach Martha und die Schuldgefühle gegenüber Pauline, sein Hass auf die Kritiker, die sein Werk nicht angemessen würdigten, und auf Memmen wie Edmund Wilson oder John Dos Passos, die vom Lehnstuhl aus Anstoß an seiner politischen Einstellung nahmen. Und an einem anderen Abend im Stork Club saß er mit dem Journalisten Quentin Reynolds zusammen, als ein völlig Fremder, der noch um einiges betrunkener war, eine Show des Wiedererkennens abzog. »Potzblitz, da sitzt doch tatsächlich Hemingway, der bedeutende Schriftsteller!« Der Fremde kam herüber zu ihrem Tisch, streckte seine Hand aus und begann, Hemingways Gesicht zu rubbeln. »Tough, oder?« brummte er. Als Reynolds Hemingways Blick sah, warnte er ihn. »Gib ihm einen Schubs, aber hau nicht zu fest zu.« Für Ratschläge aber war Hemingway unempfänglich. Er stand auf, hob seine Fäuste und verpasste dem Fremden einen Kinnhaken. Der Mann kippte um wie ein gefällter Baum. Januar 1939, Paris. Dauerregen fiel auf das winterliche Paris. Tag für Tag dieselben grauen Wolken, die grauen Gebäude verhüllten. Die schwarzen Regenschirme auf den Boulevards, das stete Trommeln von Regentropfen gegen die Fensterscheiben, das Zischen der Autoreifen auf dem nassen Pflaster. Aber immerhin, dachte Barrière, hatten sie in ihrer Behelfswohnung Zentralheizung, und sowohl er als auch Ilsa hatten ausreichend Arbeit, so daß sie nicht hungern mussten. Und wenn noch Zeit blieb, dann konnte er endlich eine erste Fassung seines neuen Buches fertigstellen, die Geschichte seines Lebens, des Lebens seiner Familie und seiner Stadt, der Stadt, die Franco immer noch standhielt, auch wenn Katalonien vor den Streitkräften der Nationalisten in die Knie ging. Seine Erinnerungen schlossen mit dem Nachmittag, als er seine Stelle bei der Madrider Bank aufgab, dem Tag, als der große Krieg ausbrach. Und jetzt sah es ganz so aus, als stünde ein weiterer, noch größerer Krieg unmittelbar bevor. Barrière betrachtete den Papierstapel des abgeschlossenen Manuskripts, und plötzlich verließ ihn der Mut. Er hatte sich alle Mühe gegeben, die richtige Stimme für seine Geschichte zu finden, die Stimme von Lavapiés und des strengen Kastilien, aber es klang nicht wie irgendeines der Bücher, das er gelesen hatte. Wer würde so etwas veröffentlichen, und wer würde so etwas lesen wollen? Die literarische Welt von Paris war ganz offensichtlich nicht bereit, ihn willkommen zu heißen. Die paar Literatentreffen, zu denen ihn ein Freund mitgenommen hatte, hatten ihn mit ihrer Klüngelei und ihrem affektierten Gebaren deprimiert. Und als er von dem Verlag, an den er sein Manuskript geschickt hatte, keine Antwort bekam, war er sicher, dass das Buch, wie so vieles andere in seinem Leben, eben eine weitere Sackgasse darstellte. Doch dann kam wunderbarerweise der spanische Lektor des Verlagshauses bei ihm vorbei, ein älterer Mann mit altmodischem Geschmack, der Barreas Schreibstil zwar verwirrend fand, teilweise sogar abstoßend, zu brutal, dem Verlag aber trotzdem empfohlen hatte, das Buch zu veröffentlichen, weil es von so enormer Kraft war. Obwohl der Verleger dem Rat seines Lektors nicht folgte, fühlte Barrea sich vom Besuch des Mannes auf kuriose Weise ermutigt. Er hatte sich so bemüht, eine Stimme zu finden, und nun hatte diese Stimme immerhin zu einer Person gesprochen. Wunderbarerweise war er nun doch noch das geworden, wovon er immer geträumt hatte. Er war endlich ein Schriftsteller. Leider konnten er und Ilsa sich über die Ermutigung nicht lange freuen. Ihre Großzügigkeit wurde ihnen zum Verhängnis. Sie erlaubten einem jungen Emigrantenpaar aus Polen, eine Nacht in ihrer Wohnung zu bleiben, da die Leitungen in der Bleibe des Paars eingefroren waren und sie keine Heizung und kein Wasser hatten. Aus heiterem Himmel zeigte der Hausverwalter sie dann bei der Polizei an. Sie waren nicht berechtigt, Gäste über Nacht zu beherbergen, vor allem keine ausländischen Gäste. Dafür bräuchten sie eine Erlaubnis von der Präfektur. Und als sie dann zur Präfektur gingen, um ihre Aufenthaltserlaubnis entsprechend zu erweitern, gab es noch mehr Probleme. Waren sie Flüchtlinge? Sie verneinten. Nun ja, meinte der Beamte hinter dem Gitter, die spanische Regierung, die ihre Pässe ausgestellt hatte, werde in absehbarer Zeit gestürzt, und dann wären sie auf jeden Fall Flüchtlinge. Widerwillig händigte er ihnen neue Papiere aus, aber nur fürs Erste. Und ihnen wurde bewusst, was sie seit München versucht hatten zu verdrängen. Paris war für sie kein sicherer Hafen. Sie würden erneut versuchen müssen, wegzukommen, über den Kanal, wenn möglich, nach England. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 191, eine Niemandsland-Produktion, 2021. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vale. Die deutsche Ausgabe ist 2015 in der Kotterschen Buchhandlung in Stuttgart erschienen. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. No pasarán, pasaremos. Presos vamos, crucifixos, moris sobre estas personas. escoltant Mi Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Um über die politische Lage in Belarus, früher Weißrussland genannt, ein paar Eindrücke zu gewinnen, die nicht von westlicher Propaganda geprägt sind, hier ein Beitrag aus Le Monde Diplomatique zum Thema. Unter den Augen Moskaus. Russland beobachtet die Entwicklungen in Belarus genau, aber seine Handlungsoptionen sind beschränkt. Von Hélène Richard. Dies ist eine demokratische Revolution, keine geopolitische. Dieser Satz von Svetlana Tichanowskaja am 25. August bei einer Videokonferenz mit Abgeordneten des Europaparlaments war eine Botschaft an Brüssel ebenso wie an Moskau. Die Oppositionskandidatin, die sich für den Wahlsieg in Belarus gegen den amtierenden und offiziell mit 80% der Stimmen wiedergewählten Präsidenten Alexander Lukaschenko reklamiert, wollte damit eines zu verstehen geben: Belarus ist nicht mit dem Nachbarland Ukraine zu vergleichen, wo das Zusammenspiel aus Protesten, brutaler Unterdrückung und ausländischer Einflussnahme von Seiten des Westens ebenso wie von Russland 2014 zu einem Bürgerkrieg und zur russischen Annexion der Krim geführt hat. Die postsowjetische Region verfügt nämlich auch über andere Vorbilder. 2018 hatte eine friedliche Revolution den armenischen Regierungschef Sergei Sargsyan aus dem Amt gedrängt. Moskau agierte damals angesichts der breiten Bürgerbewegung, fast ein Fünftel der armenischen Bevölkerung ging auf die Straße und die Wirtschaft des Landes stand nahezu still, zunächst sehr zurückhaltend. Später entsandte Russland eine Abgeordnetendelegation nach Armenien, um mehr über die Pläne des wichtigsten Oppositionspolitikers zu erfahren, bevor dieser das Amt des Premierministers antrat. Nikol Paschinjan hatte nämlich als Parlamentarier die Eurasische Wirtschaftsunion kritisiert, einen Zollverein von derzeit 5 Staaten: Russland, Belarus, Kasachstan, Armenien und Kirgisistan. Nun aber versicherte Paschinjan den Russen, er wolle die wichtigsten wirtschaftlichen und militärischen Abkommen, die beide Länder verbinden, aufrechterhalten. Der aktuelle Aufstand in Belarus erinnert in mancherlei Hinsicht an die Ereignisse in Armenien vor 2 Jahren. Auch der Protestbewegung in Belarus geht es zuvorderst darum, den Präsidenten des Landes loszuwerden und nicht bestehende geopolitische Bündnisse aufzukündigen. In Belarus gehen zwar verhältnismäßig weniger Menschen auf die Straße als 2018 in Armenien, doch sie haben die größten Demonstrationen in der Geschichte des Landes auf die Beine gestellt und sind trotz der brutalen Unterdrückung stets friedlich geblieben. Gleichzeitig hüten sie sich davor, sich offen an die Seite Europas zu stellen. Der von Tichanowskaja initiierte Koordinierungsrat lehnte am 19. August Finanzhilfen in Höhe von 3 Millionen Euro ab, welche die Europäische Kommission dem Gremium überweisen wollte, um Opfer der Repression sowie unabhängige Medien und die Zivilgesellschaft zu unterstützen. Die Reaktionen der beiden größten europäischen Staaten, Frankreich und Deutschland, fielen im Vergleich zu anderen Krisen der letzten Zeit zurückhaltend aus. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der seit Sommer 2019 einen konstruktiven Dialog mit Moskau führt, erkannte Tichanowskaja nicht als rechtmäßig gewählte Präsidentin im Exil an, wie er es zuvor beim venezolanischen Oppositionskandidaten Juan Guaido getan hatte. Allerdings traf Macron Tichanowskaja am 29. September in der litauischen Hauptstadt Vilnius und sicherte nach ihren Worten zu, er werde alles tun, um bei der Vermittlung zwischen Opposition und Führung in Belarus zu helfen. Die europäischen Außenminister verständigten sich grundsätzlich auf ein Minimum an Sanktionen gegen etwa 40 Personen aus dem Umfeld Lukaschenkos. Doch die Umsetzung der Sanktionen scheiterte bislang an der Blockadehaltung Zyperns, das seine Zustimmung von ähnlichen Schritten gegen die Türkei abhängig macht. Die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, der in Berlin behandelt wird, könnte Deutschland und in der Folge auch Frankreich zu einer Annäherung an die offensivere Position Polens und der baltischen Staaten bewegen. Diese hatten etwa 30 belarussische Persönlichkeiten, darunter auch Lukaschenko selbst, die Einreise auf ihr Staatsgebiet untersagt und den Wahlsieg Tichanowskajas anerkannt. Bis jetzt hat Moskau keine übermäßige Anhänglichkeit an Lukaschenko erkennen lassen. Die russische Regierung hat zwar eine Beteiligung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, bei der Überwachung möglicher Neuwahlen, ein französischer Vorschlag, abgelehnt. Gleichzeitig aber drängte sie den belarussischen Präsidenten, eine Verfassungsreform vorzunehmen, offenbar in der Hoffnung, noch vor neuen Wahlen einen mit den russischen Interessen kompatiblen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Der Kreml beschränkt sich derzeit darauf, die kurzfristigen Vorteile zu nutzen, die ihm durch die Schwächung Lukaschenkos entstanden sind. Das Verhältnis zwischen Minsk und Moskau war in den letzten Jahren alles andere als unkompliziert. Seit der Ukraine-Krise von 2014 hatte Minsk seine Verteidigung diskret verstärkt, um einer möglichen russischen Destabilisierung nach dem Vorbild der Donbass-Intervention zuvorzukommen und hatte Öffnungssignale Richtung Westen gesandt. Daraufhin hob die Europäische Union 2016 praktisch alle Sanktionen gegen Belarus auf und setzte ihr Hilfsprogramm fort. Im Februar empfing Lukaschenko mit Mike Pompeo dann sogar einen amerikanischen Außenminister, zum ersten Mal seit seinem Machtantritt 1994. Diese Treulosigkeit sorgte für Ärger in Moskau. Russland will jetzt mehr zum selben Preis, zumal seine Wirtschaft unter den Sanktionen des Westens und dem Einbruch der Ölpreise leidet. Die russischen Wirtschaftshilfen sanken von 17% des russischen BIP im Jahr 2013 auf derzeit 10%. 2019 hatte es Moskau erstmals abgelehnt, die belarussischen Staatsschulden zu refinanzieren. Und im selben Jahr sorgte eine Änderung der russischen Steuervorschriften dafür, dass Minsk kein Öl zum Vorzugspreis mehr erhielt, wodurch das Land geschätzt zwischen 300 und 400 Millionen Dollar mehr pro Jahr zahlen muss. Im Oktober 2019 machte der russische Finanzminister Siluanow den Ausgleich dieser Verluste abhängig von der Verabschiedung eines Maßnahmenpakets zu unserer künftigen Integration im Rahmen der Staatenunion. Zum ersten Mal knüpfte Moskau damit seine Unterstützung an konkrete Fortschritte beim Projekt einer Föderation mit gemeinsamer Währung, Zollunion und politischen Institutionen, das seit 1999 vor sich hindümpelt. Lukaschenko und Putin lassen in der jetzigen Situation die Ergebnisse ihrer Konsultationen nur tröpfchenweise durchsickern. Nach einem Treffen am 14. September in Sotschi versprach der russische Präsident der Regierung in Minsk einen Kredit über 1,5 Milliarden Dollar und erklärte, dafür keine Gegenleistungen zu fordern, was kaum glaubwürdig erscheint. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Niemandsland. И я Яна из России, из Ростова-на-Дону. Das Szenario einer friedlichen Abdankung Lukaschenkos könnte aber auch durch andere Parameter beeinflusst werden. Da ist zunächst die wichtige Rolle, die Belarus für Moskaus Sicherheit spielt. Das Land liegt direkt an der NATO-Außengrenze und ist damit ein Schlüsselelement in der russischen Verteidigungsstrategie. Neben dem 1992 geschlossenen Vertrag über kollektive Sicherheit unterzeichnete Russland noch weitere Militärabkommen mit Minsk, nachdem Polen und anschließend die baltischen Staaten der NATO beigetreten waren und der amerikanische Raketenschutzschild in Polen und Rumänien stationiert worden war. Russland und Belarus pflegen eine enge militärische Zusammenarbeit und führen große gemeinsame Manöver durch, zuletzt 2017. In Belarus befinden sich zudem zwei russische Militärbasen, von denen die eine in Gantsevichi ans Alarmsystem der russischen Raketenabwehr angeschlossen ist. Die Ausweitung der US-Militärpräsenz in Polen, das demnächst zusätzlich zu den 4.500 bereits dort stationierten Soldaten 1.000 weitere aufnehmen soll, unterstreicht die Pufferrolle von Belarus, dessen Ostgrenze nur 500 Kilometer von Moskau entfernt ist. Am 27. August erklärte Wladimir Putin in einem Interview mit dem staatlichen Sender Rossiya 24, seine Truppen würden eingreifen, wenn die Situation außer Kontrolle gerät und extremistische Gruppen bestimmte Grenzen überschreiten. Dabei berief er sich auf eine Reihe von Militärabkommen, darunter auch den Vertrag über kollektive Sicherheit, nachdem seit einer Änderung 2010 auch ein abgestimmtes Eingreifen im Fall einer Bedrohung der Stabilität möglich ist. Dieser vage Begriff bietet hinreichend Interpretationsfreiheit für Russland, das in der Ukraine bereits unter Beweis gestellt hat, dass es sich über internationales Recht hinwegsetzt, wenn es seine grundlegenden Interessen bedroht sieht. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor betrifft die belarussische Opposition. Die Protestbewegung in Belarus verfügt über keine zentrale Führungsfigur. Moskau misstraut zudem dem Koordinierungsrat, da unsicher ist, ob dieser das Kräftemessen mit dem Präsidenten überleben wird. Zudem befinden sich inzwischen alle 7 Mitglieder seines Präsidiums entweder hinter Gittern oder im Exil. Obendrein hatte es im Wahlkampf zwischen den Oppositionellen Differenzen über sicherheitspolitische Fragen gegeben. Viktor Babariko, Direktor einer Bank, die sich mehrheitlich im Besitz der russischen Gazprombank befindet, galt als der dem Kreml am nächsten stehende Kandidat. Er hatte erklärt, er wolle Belarus eines Tages als neutrales Land sehen. Diese Aussicht dürfte in Moskau kaum auf Einverständnis stoßen, da man sich hier einen Schutzschild zwischen Russland und der NATO und keine neutrale Schweiz wünscht. Svetlana Tichanowskaja und die anderen Gegenkandidatinnen und Kandidaten haben sich in dieser Frage nicht eindeutig geäußert. Wenn die Opposition noch stärker in die Enge gedrängt wird, könnte sie sich allerdings weiter an Europa annähern. Nachdem Putin in Sotschi russische Hilfszahlungen zugesagt hatte, forderte der ehemalige Minister Pavel Latuschko, der heute dem Präsidium des Koordinierungsrats angehört, die EU solle ein Hilfsprogramm in der Größenordnung von 3 bis 4 Milliarden Dollar auflegen, mit der Auflage einer friedlichen Machtübergabe an die Opposition. Am selben Tag weigerte sich die EU-Kommission offiziell, Lukaschenko als rechtmäßigen Präsidenten anzuerkennen. Der Kreml ist nicht in einer so komfortablen Lage, wie derzeit manchmal behauptet wird. Man misstraut der zersplitterten Opposition, deren Loyalität ungewiss ist und muss zwangsläufig auf das geschwächte Regime setzen. Sollte die Integration beider Staaten weiterhin das langfristige Ziel Moskaus sein, dann birgt allzu starke Unterstützung für Lukaschenko jedoch das Risiko, er sich mit der belarussischen Bevölkerung zu verscherzen und Ressentiments gegen den großen Nachbarn im Osten zu erzeugen, die bei den Protesten bisher weitgehend fehlen. Und dann wäre diese belarussische Revolution tatsächlich nicht nur demokratisch, sondern auch geopolitisch. Aus dem Französischen von Sabine Jainski. Hello everybody, this is London calling. We'll now send you dance music. Hallo, hallo, Radio Budapest. Tanzgerne ist gewesen. Achtung, Achtung, hier Berlin. Wir senden Tanzmusik. Wir hören Rosi Farzoni auf Odeon. die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 18. bis zum 25. Januar 2021. Joe Biden ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ab jetzt kann man jeden Tag mit einem Attentat auf ihn oder auf eine seiner Ministerinnen rechnen. Er ist also nun vereidigt worden. Das war am Mittwoch. Und nun muss er von Stunde 1 an um sein Leben fürchten. Die Bundespolizei FBI warnt im ganzen Land vor bewaffneten Aufständen. Aber was für Biden mindestens genauso beunruhigend ist, Gefahr droht auch von innen, aus dem eigenen Sicherheitsapparat. Was uns wirklich Sorgen bereitet, ist, dass die niedrigeren Ränge der Nationalgarde plötzlich Sympathie für die Aufrührer zeigen könnten, sagt Lawrence Wilkerson, ein ehemaliger Oberst der US Army, der Politikwissenschaft an der William & Mary University in Virginia lehrt. Es brauche nicht viel, um einen Umsturz anzufachen, sagt Wilkerson, der die Geschichte vieler Revolutionen studiert hat. Wenn sich zwei oder drei Männer aus einer bewaffneten Einheit gegen die Kameraden wenden, haben sie den Schock und das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Noch vor wenigen Tagen hätten die meisten Amerikaner solche Sätze als Hirngespinst abgetan und natürlich muss es nicht so kommen. Aber je mehr über den Sturm auf das Kapitol in der vergangenen Woche bekannt wird, umso düsterer stellt sich die Lage dar. Offenbar wurde die Attacke wochenlang minutiös im Netz vorbereitet, mit Kabelbindern als Handschellen, mit Sturmgewehren und Rohrbomben, die wohl nur durch einen glücklichen Zufall nicht detonierten. Etliche Militärveteranen und wohl auch aktive Soldaten waren unter dem Mob im Kapitol. Viele Beamte der Capitol Police stellten sich der Meute entgegen. Ein Polizist und vier Angreifer kamen dabei ums Leben. Aber einer machte fröhlich Selfies mit den randalierenden Trump-Fans und ein anderer trug eine MAGA-Kappe. Es sind Bilder, die Wilkerson Schlimmes befürchten lassen. Der 75-Jährige war über 30 Jahre lang beim Militär und diente anschließend als Stabschef des ehemaligen Außenministers Colin Powell. Seine Sorgen werden ganz offenkundig von der Führung der US-Streitkräfte geteilt. In einem dramatischen Appell warnte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, Mark Milley, die rund 1,4 Millionen aktiven US-Soldaten am Dienstag davor, sich an einem Staatsstreich zu beteiligen. Jeder Versuch, die Verfassung und ihre Mechanismen zu attackieren, widerspricht nicht nur unseren Traditionen, unseren Werten und unserem Eid. Es ist auch gegen das Gesetz. Es ist ein einmaliger Vorgang, dass Amerikas oberster Soldat sich dazu gezwungen sieht, seine Untergebenen an jene demokratischen Prinzipien zu erinnern, an die sich der Commander-in-Chief nicht mehr gebunden fühlt. Nun versucht das Land, sich von dem Präsidenten zu lösen wie von einem bösen Geist. Wenn man so will, erleben die USA gerade eine Teufelsaustreibung, einen politischen Exorzismus. Bis kurz vor seinem politischen Ende hat Donald Trump noch allerlei Unheil angerichtet, zum Beispiel auf Kuba. Trump hat auf Kuba die Filialen von Western Union schließen lassen. Seitdem stockt der wichtige Dollartransfer aus den USA. Mulas, Maultiere heißen die Männer und Frauen, die zwischen den USA und Kuba pendeln, Waren auf die Insel bringen, aber auch Umschläge mit US-Dollar. Das hat Tradition und seit dem 10. November, der Wiedereröffnung der internationalen Flughäfen Kubas, sind sie wieder verstärkt im Einsatz. Das berichtet Omar Everleni Perez, Analyst und Ex-Direktor des Studienzentrums der kubanischen Ökonomie, CEEC. Das kompensiere ein wenig die Ausfälle durch die Sanktionen aus dem Weißen Haus gegen Finanzdienstleister wie Western Union, meint Perez. Mit der Schließung der 435 Western Union Büros auf der Insel bricht ein Kanal weg, um US-Dollar nach Kuba zu transferieren. Täglich wurden 2,4 Millionen Dollar über das Western Union Netzwerk nach Kuba transferiert. Das Geld sucht nun neue Kanäle, sagt der 60-jährige Ökonom aus Havanna. Seit dem 23. November sind Personen, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, nicht länger berechtigt, Überweisungen nach oder von Kuba zu bearbeiten, an denen ein Unternehmen oder eine Unterorganisation auf der Cuba Restricted List des Außenministeriums beteiligt ist, heißt es in einem Statement von US-Außenminister Michael Pompeo. Auf der US-Sanktionsliste finden sich neben kubanischen Regierungsstellen auch die Unternehmen des kubanischen Militärs, FAR. Das FAR kontrolliert auf der sozialistischen Insel über seinen Finanzdienstleister Fincimex die Geldsendungen aus dem Ausland. US-Überweisungen nach Kuba könnten immer noch fließen, aber sie werden nicht durch die Hände des kubanischen Militärs fließen, das diese Mittel verwendet, um das kubanische Volk zu unterdrücken und Kubas Einmischung in Venezuela zu finanzieren, begründete Washington die Maßnahme. De facto trifft die Sanktion jedoch ganz normale Kubaner, die oftmals auf das Geld von den Verwandten im Ausland angewiesen sind, kritisiert Pavel Vidal, kubanischer Finanzexperte mit einem Lehrauftrag an der Universität Javeriana im kolumbianischen Cali. Das wurde von der Trump-Regierung bewusst in Kauf genommen, um die Stimmen der Exilgemeinde in Florida zu gewinnen, kritisierte der Ökonom. Die Stimmen hat Trump gewonnen, die Wahl aber verloren. Und alsbald wird sich zeigen, ob Joe Biden die rigide Sanktionspolitik seines Vorgängers fortsetzen wird. Geldtransfers spielen dabei eine zentrale Rolle, weshalb in Washington unter Kritikern von der Lex Western Union die Rede ist. Die Dollartransfers aus dem Ausland beliefen sich 2019 laut der gut informierten Havana Consulting Group aus Miami auf 6,6 Milliarden US-Dollar. 2020 dürften sie merklich eingebrochen sein. Verantwortlich dafür sind US-Sanktionen sowie der pandemiebedingte Wirtschaftseinbruch, der auch an kubanische Familien nicht vorbeigeht. Doch die US-Sanktionen gehen über die Dollartransfers hinaus, treffen auch den Tourismussektor und ausländische Investitionen. So dürfen US-Bürger nicht in den Gaviota-Hotels der Gaesa Holding nächtigen. Der Kreuzfahrttourismus nach Kuba wurde eingestellt und auch internationale Investoren müssen damit rechnen, vor US-Gerichte zitiert zu werden. Warum? Weil seit dem 2. Mai 2019 das dritte Kapitel des Helms-Burton-Gesetzes wirksam ist. Fortan sind Gerichtsverfahren in den USA gegen Unternehmen möglich, wenn sie Grundstücke oder Immobilien nutzen, die einst US-Unternehmen oder ausgewanderten Kubanern mit US-Papieren gehörten. Davon gibt es eine ganze Reihe. Kommen wir noch einmal auf den hausgemachten Terrorismus in den USA zu sprechen. Dutzende von Rechten, die am 6. Januar dabei waren, als es das Kapitol zu stürmen galt, sind inzwischen inhaftiert. Am Tag des Sturms hatten sie ungehindert die Hauptstadt verlassen können. Aber ihre eigene Live-Berichterstattung mit Handyvideos und Fotos aus dem Kapitol sowie zigtausende Hinweise aus der Bevölkerung verrieten sie. Das FBI holte sie in Texas, Ohio, New York und anderswo quer durch das ganze Land und fand vielerorts beeindruckende Waffen und Munitionsvorräte. Doch andere Gesuchte sind abgetaucht. Experten befürchten, dass sie Angriffe auf schwer zu schützende kleinere Ziele planen könnten. Sie stellen sehr wahrscheinlich die höchste heimische Terrordrohung in diesem Jahr dar, befinden FBI und Heimatsicherheit. Das FBI hatte schon im Vorfeld des 6. Januar gewarnt. Vor Weihnachten hatte der Präsident seine Basis aufgefordert, nach Washington zu kommen. Er versprach, es wird heiß werden. Auf Twitter, Facebook und Parler-Seiten diskutierten Rechte den geplanten Sturm auf das Kapitol. Unter jenen, die kamen, waren Neonazis, weiße Nationalisten, Regierungsgegner und Anhänger von Verschwörungstheorien. Sie haben Namen wie Oath Keepers, Three Percenters, Proud Boys, Boogaloo und QAnon. Manche sind grundsätzlich bewaffnet, andere nicht immer. Manche nehmen nur weiße Männer auf, andere haben auch Frauen und Menschen anderer Hautfarben in ihren Reihen. Aber in einer Person sind sie sich alle einig, Trump. Er hat sie zusammengebracht, hat sie 4 Jahre lang hofiert und hat ein Umfeld geschaffen, in dem sie wachsen konnten. Der Milizenexperte Lawrence Rosenthal von der University Berkeley schätzt ihre zahlenmäßige Stärke am Ende der Trump-Präsidentschaft auf 6% der US-Bevölkerung, 11 Millionen Menschen. Trump hat sie zusammengebracht, hofiert und ein Umfeld geschaffen, in dem sie wachsen konnten. Rechte Gewalt ist nicht neu in den USA. Sie führte auch zu dem Attentat in Oklahoma City im Jahr 1995, bei dem 168 Menschen ums Leben kamen. Im ersten Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama bekamen 2008 bewaffnete weiße Milizen massiven Zulauf. Damals hatten sie ein einziges Motiv. Sie wollten keinen schwarzen Mann im Weißen Haus haben. Unter Trump hielten sie an ihrem Rassismus fest und bekamen zusätzlich Zuspruch aus dem Weißen Haus. Unter ihm wurden die Milizen immer dreister und Trump stellte sich jedes Mal hinter sie. Nach einem Aufmarsch von Neonazis im Sommer 2017 in Charlottesville, bei dem eine linke Gegendemonstrantin getötet und zahlreiche andere verletzt wurden, erklärte der Präsident, es gebe gute Leute auf beiden Seiten. Als zu Anfang der Pandemie schwer bewaffnete Rechte im Parlament in Lansing, Michigan, aufmarschierten, während die Abgeordneten über Covid-Schutzmaßnahmen berieten, feuerte Trump sie aus dem Weißen Haus mit »Befreit Michigan« an. Wenig später deckte das FBI eine Verschwörung von Milizen auf, die planten, Gouverneurin Gretchen Whitmer, eine Demokratin, zu kidnappen und zu ermorden. Im Herbst weigerte sich Trump bei einer Fernsehdebatte mit Joe Biden erneut, die bewaffneten Rechten zu verurteilen. Stattdessen erteilte er den Proud Boys einen Rat, der angesichts des Sturms auf das Kapitol klingt wie eine langfristige Planung. Tretet zurück und haltet euch bereit! Nach dem 6. Januar sind neben Trump auch die gewaltbereiten Rechten von Twitter und Facebook vertrieben worden. Vorübergehend haben sie auch die Plattform Parler verloren, weil Amazon sie herausgeschmissen hat. Sie sind auf andere Dienste wie Gab und Telegram ausgewichen. Außerdem haben sie jetzt eine Märtyrerin. Die 35-jährige Ex-Soldatin Ashley Babbitt ist im Kapitol bei dem Versuch, in die Speakers-Lobby einzudringen, von einem Polizisten erschossen worden. Wir haben gewonnen, schreibt jemand auf der Boogaloo Intel Drop-Seite auf Telegram. Entspannt euch und bereitet euch auf das große Finale vor. Es ist das erste Mal, dass die Milizen selbstbewusst genug sind, Aktionen in allen Bundesstaaten zu planen. Am Sturm auf das Kapitol waren am 6. Januar auch Polizisten und Feuerwehrleute beteiligt. Einige von ihnen wurden vom Dienst suspendiert. Andere, wie der Polizeichef der kleinen Stadt Troy in New Hampshire, der zwar an der Trump-Demo vor dem Eindringen des Mobs ins Kapitol teilnahm, aber verurteilte, was dann geschah, sehen sich unter politischem Druck. Die Demokraten und Demokratinnen in New Hampshire forderten seinen Rücktritt. Er soll Drohungen erhalten haben. Auch gegen rund ein Dutzend Mitglieder der Capitol Police, die für den Schutz des Gebäudes zuständig sind, wird ermittelt. Sie sollen mitermöglicht haben, dass die Aufrührer überhaupt in das Gebäude gelangen konnten. Einer war dabei gefilmt worden, wie er Trump-Anhängern den Weg wies. Ein anderer ließ Selfies von sich mit Protestierenden machen, im Gebäude. Hinter all diesen Fällen steht die Frage, ob auf die Polizeikräfte in den USA überhaupt Verlass ist. Denn aus vielen Bundesstaaten werden seit Jahren immer wieder direkte Verbindungen von aktiven oder ehemaligen Polizisten mit rechtsextremen Milizen oder Hate Groups bekannt. 2006 alarmierte die Bundespolizei FBI zum ersten Mal über solche Verbindungen und das strategische Interesse rassistischer, rechtsextremistischer Organisationen, die Polizeibehörden zu infiltrieren. 2015 schlug das FBI erneut Alarm. In einem internen Bericht, den das Recherchemagazin The Intercept zugespielt bekam, wurden etliche Verbindungen zwischen Polizeibehörden und Nazi-Gruppen aufgeführt. 2017 stufen mehrere US-Ermittlungsbehörden und das Justizministerium die Aktivitäten rechtsextremer Gruppen als größte inländische Terrorgefahr ein. Das Verhältnis zwischen Polizeikräften und diesen Gruppen scheint dadurch jedoch nicht weiter beeinträchtigt worden zu sein. Im Rahmen der aktuellen Debatte über rassistische Polizeigewalt scheinen gewisse Reihen eher geschlossen worden zu sein. Das zeigte sich nicht zuletzt in Kenosha, Wisconsin. Dort hat es am Rande von Demonstrationen gegen die Polizeischüsse auf den schwarzen Familienvater Jacob Blake Proteste gegeben, einige davon gewaltsam. Als Proud Boys und andere rechtsextreme Gruppen auftauchten, erschoss einer von ihnen zwei Demonstranten. Zuvor war seine Gruppe gesehen worden, wie sie mit Polizisten scherzte. Und jetzt die Tagesschau in 100 Sekunden. Die Meldungen vom Mittwoch, dem 20. Januar 2021, übernommen von der ARD. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Erste Amtshandlungen des neuen US-Präsidenten. Nur Stunden nach seiner Vereidigung machte Joe Biden mehrere Entscheidungen seines Vorgängers Trump rückgängig. So leitete er unter anderem die Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen und in die Weltgesundheitsorganisation ein. Per Dekret ordnete Biden außerdem mehrere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie an. Hohe Erwartungen an neuen US-Präsidenten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, nach 4 Jahren habe Europa im Weißen Haus wieder einen Freund. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprach von einem neuen Kapitel für das transatlantische Bündnis. Bundespräsident Steinmeier äußerte in einer Videobotschaft große Erleichterung. Zur Corona-Lage in Deutschland. Dem Robert-Koch-Institut wurden 20.398 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, etwa 5.000 weniger als vor einer Woche. EU-Gipfel zu Maßnahmen gegen Corona-Pandemie. Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen sich heute auf eine geeignete Strategie zur Beschleunigung der Impfungen einigen. Auch bei der Bekämpfung der jüngsten Virusmutationen setzt die Bundesregierung nach Angaben von Kanzleramtschef Braun auf eine enge Abstimmung mit den Partnern. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga vom 17. Spieltag. Augsburg unterliegt Tabellenführer München mit 0:1. Verfolger Leipzig gewinnt gegen Union Berlin mit 1:0. Freiburg-Frankfurt 2:2. Bielefeld besiegt Stuttgart mit 3:0. Und Tabellenschlusslicht Schalke unterliegt Köln mit 1:2. Das Wetter wechselhaft und windig bis stürmisch, vom Südwesten bis in die Mitte zeitweise Regen. An den Alpen häufig Sonnenschein, in weiten Teilen milde Temperaturen mit bis zu 13 Grad. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM en Barcelona. Contrabanda. Ein Stimmungsbild aus dem Arbeiterviertel Vallecas in Madrid, vielleicht sogar repräsentativ für viele große Städte hier in Spanien, übernommen von der Deutschen Welle. Die Warteschlangen für Lebensmittel hier in Madrids Arbeiterviertel Vallecas scheinen endlos zu sein. Manche kommen schon seit langem, andere sind erst seit der Pandemie hier. Hier gibt es Menschen, die seit Ewigkeiten auf ihr Mindesteinkommen vom Staat warten. Und dann gibt es die, die seit März auf ihr Kurzarbeitergeld warten. Spanien ist von der Pandemie in Europa mit am stärksten betroffen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Besonders Geringverdiener, Migranten und Gelegenheitsjobber leiden. Nuria hat 17 Jahre lang als Friseurin gearbeitet. Jetzt steht sie mit ihrem Mann und 5 Kindern an einem Abgrund. Wir hatten schon vorher nicht viel Geld, aber wir hatten immer was zu essen. In unserem Leben hätten wir uns nie träumen lassen, dass uns mal sowas passiert. Nuria hat Anspruch auf Kurzarbeitergeld, aber bis das ankommt, dauert es viel zu lange. Die sollten mal an die Familien denken. Wir haben kein Essen. Bitte vergesst uns nicht. Das System ist zum Erliegen gekommen und uns geht es sehr schlecht. Die Regierung will mehr Gelder bereitstellen, auch in Form eines Mindesteinkommens. Aber die Hilfen beantragen ist sehr aufwendig und langwierig. Der spanische Verband der Tafeln springt ein. Ihr Lager am Stadtrand stellt täglich 70.000 Kilo Lebensmittel zur Verfügung. Das meiste davon finanzieren die EU und die spanische Regierung. Die Förderungen wurden nun verlängert. Und eine Spendenaktion hilft außerdem, damit sich die Regale hier nicht noch schneller leeren. In der Kirche in Vallecas braucht Pater Gonzalo immer mehr Freiwillige, um die Einkaufswagen zu füllen und Wartezeiten zu verkürzen. Ich gebe zu, dass es während dieser Pandemie Tage gab, an denen ich dachte, dass ich es nicht nach Hause schaffe, an denen ich mich bewegt habe wie jemand, der 40 Jahre gealtert ist. Aber das bremst ihn nicht aus. Ein voller Einkaufswagen bedeutet für Familien wie die von Nuria Lebensmittel für einen Monat. Wenn die Kinder den Kakao oder die Schokolade sehen, freuen sie sich total. Denn ich kann gerade wirklich nur das Notwendigste kaufen. Die Pandemie hat Spaniens ohnehin bereits ramponierte Wirtschaft hart getroffen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich schnell erholt. Viele Menschen werden deshalb noch für eine ganze Weile auf Lebensmittelspenden angewiesen sein.

Ja, wunderschönes Lied von Clueso, von seinem Album So sehr dabei, live. Clueso, das Lied Chicago von einem Live-Konzert von 2009. Ja, könnt ihr mal eure Feuerzeuge rausholen oder Handys, einfach, dass man was zum Leuchten hat, so ein bisschen. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Hey. Ja. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Woche vom 18. bis zum 25. Januar 2021. Thema Wahlen in Katalonien. Die für den 14. Februar vorgesehenen Wahlen zum katalanischen Regionalparlament wurden am Freitag vergangener Woche auf den 30. Mai 2021 verschoben. Offiziell wird die risikoreiche Pandemiesituation als Grund angegeben. Doch hinter den Kulissen sind schon Kommentare zu hören, dass die aus Separatisten bestehende Regierung der Generalitat um ihre Hegemonie fürchtet. Insgesamt herrscht allerdings, zumindest bei den Parteien, die glauben, Stimmen zu verlieren, bei den frühen Wahlen am 14. Februar Übereinstimmung, dass dies eine vernünftige Maßnahme sei. Thema Obdachlosigkeit in Barcelona. Zwei Tote an einem Tag sind unter der obdachlosen Gemeinde der Stadt zu beklagen. Beide waren Männer, beide waren marokkanische Staatsbürger. Offensichtlich sind die Männer erfroren, als sie im Freien übernachteten. Einer im Ciudadela Park, der andere neben einem Markt. Bürgermeisterin Ada Colau erklärte: Ich sehe dieses Geschehen voller Schmerz. Es ist der Tod von zwei jungen Menschen. Es ist der Ausdruck eines Scheiterns. Weiterhin erklärte die Bürgermeisterin, dass die Rathäuser mit ihren beschränkten Mitteln bei der Bekämpfung der Obdachlosigkeit von der Generalitat Kataloniens und vom spanischen Staat allein gelassen würden. Offiziell leben 4.200 Obdachlose in Barcelona. 1.200 von ihnen leben auf der Straße. Zwischen November 2019 und November 2020 starben 18 von ihnen. Die Frage bei den Kältetoten der letzten Tage ist jedoch nun, war ihr Tod vermeidbar? Für die Bürgermeisterin Ada Colau ist das Problem komplex, wie sie sagt. Doch eines sei klar. Zitat: Wir vom Rathaus helfen in Notfällen und stopfen Löcher. Doch es fehlt in diesen Zeiten der Pandemie und der Wirtschaftskrise ein wirkungsvolles Konzept in der Sozialpolitik des ganzen Landes. Hier sind die Landes- und Zentralregierungen gefragt, die einen wesentlich größeren Finanzhaushalt haben als wir in den Rathäusern. Ada Colau meint vor allem eine Wohnungspolitik, die ärmere Familien nicht zwangsräumt und den Ausbau eines sozialen Wohnungsmarkts, der diesen Namen wirklich verdient. Auch könnten viele ausländische Arbeitslose nicht arbeiten, weil sie keine Erlaubnis dazu hätten. Hier müsse das Ausländergesetz geändert werden. Ada Colau, Sozialbeauftragte, die Comisionada de Acción Social, Frau Sonia Fuentes, erklärte gegenüber der Presse: Wir bedauern den Tod der beiden Männer, doch weist sie darauf hin, dass das Rathaus den Haushaltsposten für die soziale Hilfe in diesem Bereich von 26,5 Millionen 2015 auf mittlerweile 4,5 Millionen in diesem Jahr aufgestockt habe. Eine Umfrage. El Periódico de Catalunya stellte seinen Leserinnen und Lesern folgende Frage: Glauben Sie, man sollte die Preise der Lichtrechnungen überprüfen? Ja, sie, 94%. Nein, no, nur 6%. Nach den unverschämten Preiserhöhungen von bis zu 50% für Strom in den kältesten Wintertagen dieses Jahres mit Minustemperaturen in ganz Spanien ist die Empörung über den Stromkonzern Endesa groß. Bleiben wir beim Thema Stromkosten, Licht. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau kritisierte zu Beginn vergangener Woche die Stromgesellschaft Endesa auf das Schärfste wegen ihrer mangelnden Investitionen und der fehlenden Revision und den fehlenden Instandhaltungsarbeiten im öffentlichen Stromnetz. In den vergangenen Monaten, November und Dezember und auch im Januar dieses Jahres, sind die Proteste gegen die zahllosen Stromausfälle stark angewachsen. Besonders betroffen von den Pannen bei der Stromversorgung waren die Stadtviertel Raval und Ciudad Vella, aber auch Vorstädte wie Badalona, Torre Baró und San Roque. Die Stadtverwaltung von Barcelona hat sowohl die Generalitat als auch die Regierung schriftlich dazu aufgefordert, endlich einzuschreiten und die lückenlose Stromversorgung der Bevölkerung der Stadt sicherzustellen. Gleichlautende Schreiben gingen auch an die Direktion von Endesa. Den Stromkonzern Endesa lud Ada-Colau zu einer Dringlichkeitssitzung ein, um Lösungen sowohl kurzfristig als auch auf lange Sicht zu finden. Der Konzern investiere seit langem nicht in die Infrastruktur des Stromnetzes. Colau wies in einem Schreiben an den Consejero de Empresas Ramón Tremosa darauf hin, dass es die Generalitat sei, die die Kompetenzen und damit die Verantwortung für die Stromversorgung innehabe. Endesa hat über einen Sprecher erklären lassen, dass das Stromnetz gut gewartet und bestens dimensioniert sei. Haha. Zwangsräumungen und Wohnhölle Barcelona. Für den Mittwoch ist eine Räumung der Straßennummer 46 an der Ronda Sant Pau im Zentrum von Barcelona vorgesehen. Die Mitarbeiter des Sozialzentrums Gimnasio Social Sant Pau versuchen derweil fieberhaft, die Zwangsräumung zu verhindern. Dieses Zentrum kümmert sich seit vielen Jahren um sozial schwache Menschen und Obdachlose. Unter dem Vorwand, ein Fitnesszentrum zu sein, öffnet das Gimnasio Social jeden Monat für hunderte Obdachlose seine Installationen mit Duschen und Aufenthaltsräumen. Der Leiter und Mitglied der Kooperative Gimnasio Social, Ernest Morera, erklärte: Es fällt einem schwer zu glauben, dass mitten in der Pandemie eine Zwangsräumung wie diese genehmigt wird. Aufgrund des seit Monaten bestehenden Mietrückstandes haben die Besitzer des Gebäudes einen Zwangsräumungsantrag gestellt. Das Rathaus unter Ada-Colau hatte schon vor 2 Jahren die Absicht bekundet, das Gebäude kaufen zu wollen, um dort städtische Sozialwohnungen zu installieren, wobei das Gimnasio Social ebenfalls erhalten werden sollte. Offenbar wollen die Besitzer jedoch kein Abkommen mit dem Rathaus treffen, wie Colau erklärte. Ein paar Zahlen. Von April bis Dezember 2020 wurden 38.000 Mal die Duschen benutzt, 28.000 Packs neue Unterwäsche und Essenseinheiten vergeben. Sollte das Gebäude geräumt werden, würde 150 Personen täglich die Gelegenheit genommen, zu essen und zu duschen. Thema Zwangsräumungen, zweiter Teil. Etwa 50 Aktivisten der Bürgerinitiative Sindicat de Jogaters haben zusammen mit den Anwohnern am Donnerstag eine Zwangsräumung in Hospitalet de Llobregat verhindert, bei der eine Familie mit 3 Kindern auf die Straße gesetzt werden sollte. Thema Kneipenkultur und Kneipensterben in Barcelona. Der Gaststättenverband Gremi de Restauració de Barcelona fürchtet, dass ca. 50% aller Kneipen und Restaurants der Stadt durch die Restriktionen der Pandemiepolitik zur endgültigen Schließung verurteilt sein werden. Vor Monaten war noch die Rede von nur 25%. Kommen wir noch einmal auf die Wahlen in Katalonien am angeblich 14. Februar zurück. Das ist immer noch nicht ganz klar. Hinter den Kulissen gibt es schon Gerüchte, dass der Termin gar nicht verschoben werden kann. Doch warten wir einmal ab. Die Wahlen vom 14. Februar zum katalanischen Parlament und zur Generalitat sind nun also auf den 30. Mai verschoben worden. Offizieller Grund: die Covid-Krise. Die Covid-Krise war aber auch schon da, als sie verkündet und wochenlang propagiert wurden, diese Wahlen, diese neuen Wahlen für ein neues katalanisches Regionalparlament und eine neue katalanische Regionalregierung. Was vor ein paar Tagen noch eilig war, kann jetzt, haha, bis Ende Mai warten. Dabei, so schreibt Herr Antonio Franco in einem Kommentar in El Periódico vom vergangenen 15. Januar, wären Wahlen genauso gut durchführbar wie die Tatsache, dass jeden Morgen Hunderttausende mit Bussen, Bahnen und so weiter zur Arbeit fahren. Es wäre alles ein bisschen teurer geworden, mehr Wahllokale, Briefwahlgarantien und so weiter, aber machbar. Herr Franco ist der Meinung, dass mehrere Parteien um ihre Mehrheiten und ihre Pfründe bangen und dass die Wahlverschiebung allein aus diesem Grund stattgefunden hat. Alles vergessen, als der zwangsentfernte Ex-Präsident Quim Torra noch vor einem Jahr erklärte, wie dringend jetzt die Neuwahlen seien, damit Katalonien wieder eine starke Regierung erhalte. Schon vergessen. Die Situation ist nämlich jetzt die: ohne Präsident, mit einem aufgelösten Parlament und einer manövrierunfähigen Landesregierung, aufgrund ihrer inneren Querelen zerstritten und gelähmt, muss Katalonien sich allein regieren. Nur durch die tägliche Arbeit der gebeutelten Zivilgesellschaft funktioniert Katalonien im Moment, trotz ihrer Politiker. Hinzu kommt noch das Aufflammen der Pandemie, die Überfüllung der Intensivstationen und die Angst. Die Feigheit und die Inkonsequenz derjenigen, die uns hier in Katalonien regieren und zum Teil natürlich auch der regierten Bürger, sind uns teuer zu stehen gekommen. Plötzlich haben wir die Neuinfizierten und Toten der vergangenen Feiertage vor Augen, von Silvester und Reyes. Und es heißt, ja, wir hätten strengere Maßnahmen treffen sollen. Hätten wir strengere Maßnahmen treffen sollen. Nur will keiner sie ergreifen, aus Angst, durch einen falschen Schritt Wählerstimmen zu verlieren. Umfrageergebnis 2, ebenfalls durchgeführt durch El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Finden Sie es logisch, die Wahlen in Katalonien zu verschieben? No, nein, 69%. Si, ja, 31%. Das heißt, eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit, ist dafür, die Wahlen abzuhalten. Thema Anti-Covid-Maßnahmen. Das Govern, die katalanische Landesregierung, hat am vergangenen Freitag die aufgrund der Pandemie erlassenen Beschränkungen für die Bevölkerung um eine weitere Woche bis zum 25. Januar verlängert. Das heißt, Verlängerung der Ausgangssperre von Montag bis Sonntag zu den festgesetzten Uhrzeiten ab 10 Uhr abends, Schließung großer Kaufhäuser und die Schließung aller nicht essentiellen Geschäfte am Wochenende. Die Entscheidung wurde von Procicat beschlossen, wobei die am 7. Januar gültigen Bestimmungen verlängert werden. Währenddessen ist die Situation an der Covid-Front schlechter geworden. Seit Dezember haben die Zahlen sich kontinuierlich verschlechtert. Bester Fußballclub der Welt. Auch die Wahlen zu einem neuen Vorstand beim FC Barça sind im Gefolge der verschobenen Katalanenwahl sozusagen mit verschoben worden. Dadurch wird dem Interimsvorstand automatisch die Amtszeit verlängert. Als Termin für die Barca-Präsidentschaftswahlen wurde vage ein Termin im März angedeutet, doch nichts ist klar beim Blaugrana-Verein. Und die Krise geht mittlerweile auch weiter, denn in der Supercopa de España, das heißt Pokalsieger und Landesmeister, hat der FC Barca das Endspiel verloren gegen Athletic de Bilbao mit 3:2. Nun denn, trotzdem will der Verein weiter im Geschäft bleiben. Zuerst soll Eric Garcia gekauft werden. Interimspräsident Tusquets, dessen provisorisches Mandat offiziell am 28. Januar enden soll, muss nun das heiße Eisen der fehlenden Liquidität des Clubs anpacken. Kredite müssen her, viele, viele Millionen müssen herbeigeschafft werden, um die überteuerten Spielerstars aus der ersten Mannschaft zu bezahlen. Dabei ist aber alles unklar. Wann etwa soll der Wahlkampf wieder aufgenommen werden? Soll der Prozess der Unterschriftensammlungen der drei Kandidaten wiederholt oder weitergeführt werden? Wie viel kann man von Manchester City für Eric Garcia verlangen? Wie viel wird Manchester City zu zahlen bereit sein? Wird Messi bzw. der Messi-Clan seine Zusage einhalten, vor Juni keine Entscheidung über seinen Verbleib beim FC Barça zu treffen? Zudem sah Messi am vergangenen Montag die rote Karte beim Endspiel gegen Bilbao. Wie wird der schmutzige Kleinkrieg hinter den Kulissen weiter und ausgehen um die Kontrolle des Vereins? Die Independentistas wollen einen FC Barça im Dienst des Separatismus. Wird man Joan Laporta ausboten können? Stimmen die Gerüchte über den Stimmenkauf? Joan Laporta, jetzt mit bisher 10.254, davon 9.625 gültigen Stimmen bzw. Unterschriften, als der aussichtsreichste Kandidat für die Präsidentschaftswahl. Victor Font liegt mit 4.713, davon 4.431 gültigen Stimmen an zweiter Stelle. Und als dritter ist Toni Freixer mit 2.822, gültig davon 2.634 Stimmen an dritter Stelle. In einem Interview an El Periódico erklärte Laporta, dass er gegen eine Verschiebung der Wahlen beim FC Barça sei. Er sagt, die Rede ist etwa von 50.000 Stimmberechtigten. Das lässt sich recht gut und sicher organisieren, sagt er. Wir können uns dieses Chaos im Verein nicht länger leisten. Die finanzielle Situation verschlechtert sich täglich weiter. Wir brauchen einen starken Vorstand mit einem starken und klaren Konzept. Thema Stromausfälle 2. Die Vernachlässigung und das Nichtregieren in Katalonien macht sich mittlerweile auch in der Stromversorgung bemerkbar. Das Desinteresse der Generalitat an den allgemein verbreiteten Stromausfällen ist mittlerweile besorgniserregend. 390.000 Bewohner sind mittlerweile regelmäßig von Stromausfällen zwischen 2 und 12 Stunden in 29 Stadtbezirken betroffen. Auch das Syndic de Greus hat eine Untersuchung der Vorfälle gefordert und Ada Colau verlangt vom Stromkonzern Endesa eine lückenlose Auflistung der für die Erhaltung und Erweiterung des Stromnetzes bisher getätigten Investitionen. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der Stromkonzern seinen Pflichten nicht nachgekommen ist, eine angemessene Dimensionierung der Stromnetzinfrastruktur zu sichern. Thema Covid-Front, zweiter Teil. 670 Gruppen, das sind 1% der gesamten Schülerschaft, befinden sich in Katalonien im Covid-Lockdown aufgrund einer festgestellten Infektion. Diese Zahl gab die Consejera de Educación de la Generalitat am Wochenende bekannt. Eines der geschlossenen Schulzentren ist in Castellfollit de Bosch in Barcelona. Seit Beginn des Schuljahres verzeichnete man in Katalonien 34.082 Infektionen bei Schülern und 3.818 bei Lehrern. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. I bon any nou, família radiofònica! Radio Kiosko. Ein neues Radio auf der Rambla von Barcelona ist geplant. Ja, die Rambla wird bald einen eigenen Radiosender bekommen, und zwar in einem der Blumenkioske, die zurzeit leer stehen. Radio Rambles wird im Verbund mit dem Netz der Radios Comunitarias arbeiten und wird Teil des Reform- und Umstrukturierungsplans der Ramblers sein, der 2021 nun endlich umgesetzt werden wird. Konkrete Termine gibt es allerdings noch nicht. Von Februar ist die Rede. Radio Ramblers soll allerdings, wie es heißt, kein konventioneller Sender werden, mit Moderatoren, Programmen, Sprechern, sondern Organisationen und Institutionen eine Stimme geben. Laut Rathaus soll Radio Rambles ein Ort der Begegnung werden, der Sozialerfahrungen. Es wird eine mobile Radioeinheit sein, die zusammen mit dem Stadtsender BTW Radio arbeiten wird. Es gelte, die Kultur an den Ramblers wieder erklingen zu lassen, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Eine letzte Eilmeldung sehe ich hier gerade auf meinem Bildschirm. Moment. Gerade sehe ich also, wie gesagt, zwei Eilmeldungen hier auf meinem Monitor. Die erste betrifft die Zwangsräumung des Gimnasio San Pau. Diese Zwangsräumung ist vorerst ausgesetzt. Man sieht hier ein paar Bilder, die Leute jubeln. In extremis, wie es so schön heißt. Und Moment, die zweite Eilmeldung hier auf meinem Bildschirm ist ebenfalls brandheiß. Der oberste katalanische Gerichtshof hat den Erlass der Generalitat auf eine Verschiebung der Wahlen soeben suspendiert. Das heißt, wenn jetzt nicht noch weitere Urteile bzw. Sondererlasse gefällt werden und folgen, muss der Wahlkampf für die Wahlen am kommenden 14. Februar hier in Katalonien mit allem Drum und Dran wieder aufgenommen werden und die Wahlen müssen ordnungsgemäß abgehalten werden. Hier ist natürlich für neuen Zank und neues böses Blut Tor und Tür geöffnet. Es sieht ja ganz so aus, als wäre es den Putschdemontisten recht, nicht zu wählen. Covid-Front, dritter Teil. 4.500 gemeldete Neuinfektionen und 64 Todesfälle. Allein innerhalb von 24 Stunden am vergangenen Samstag ist die Schreckensbilanz allein für Katalonien an der Pandemiefront. Thema Kiffen in der Fun City. Schlechte Nachricht für alle Kiffer. Agenten der Mossos de Squadra haben am vergangenen Donnerstag in einem Lokal im Bezirk San Martí 9000 Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt. Die Beamten drangen in das Lokal ein, nachdem sich Anwohner über den intensiven, starken Gestank nach Marihuana beschwert hatten. Der Stromverbrauch übrigens in dem Lokal war außerdem 8-mal höher als in einem normalen Lokal, was den Verdacht der Polizei erregte. Die Marihuana-Züchter hatten das Stromnetz angezapft. 51 Leuchtstoffröhren, 39 Transformatoren, 4 Ventilatoren, diverse Luftfilter etc. etc. fanden die Polizisten in dem Lokal vor. Thema Fußgängerhölle, Fußgängerzonen Stadt Barcelona. Herr Carles Sanz schreibt in einer Kolumne in El Periódico am 18. Januar 2021 folgendes. Die Überschrift der Kolumne lautet Überfahren. Mit der erklärten Absicht, Barcelona fußgängerfreundlich zu machen und mit seinen 1,2 Millionen Radfahrern pro Monat bzw. Radfahrusern, mit all den Elektrofahrzeugen, Elektrorollern, Segways, Monopatines, Rollbrettern und so weiter, die Stadt bewegungsfreundlicher zu gestalten, haben die Verantwortlichen ein Chaos aus schwer überschaubaren Sonderge- und Sonderfahrspuren mit Betonblöcken, gelben Trennpfosten, furchtbaren Trennelementen für Radspuren und anderen Hindernissen erfunden. Da sieht man Blumenkübel und irgendwelche Bretter plötzlich auf dem Weg. All das ist sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer ein irres Wirrwarr. Dieses Wirrwarr erschwert die Fortbewegung und ja, gefährdet sogar die Sicherheit. Ein entsprechender Antrag zur Beseitigung der sogenannten New Jersey-Barrieren, das sind diese komischen Beton- und Zementblöcke, die da rumstehen, wurde gestern übrigens im Stadtrat von Barcelona gestellt. Und noch eine Umfrage, die dritte mittlerweile in diesem Nachrichtenblock Barcelona. Glauben Sie, dass die Ausgangssperre vorverlegt werden sollte, wurden die Leute gefragt. No, nein, meinten 54%. Sie, ja, 46%. Also das ist fast halbe halbe. Das heißt also, von 10 Uhr abends auf 8 Uhr am Abend soll die Ausgangssperre vorverlegt werden, was natürlich auch weitere Einbußen für die Geschäftswelt und den Einzelhandel bedeuten würde. Und die letzte Meldung betrifft die Luft, die wir hier in der Stadt atmen. Auf der Skala der Städte mit der schlechtesten Luft in Europa liegt Barcelona laut der Wissenschaftspublikation The Lancet Planetary Health an sechster Stelle. Platz 1 hat die spanische Hauptstadt Madrid inne. Die Studie wurde vom Institut de Salud Global de Barcelona in Zusammenarbeit mit der Universität Utrecht und dem Swiss Tropical and Public Health Institute durchgeführt. Gemessen wurden unter anderem der Anteil von Rußpartikeln und Dioxido de Nitrógeno, NO2, in der Luft. Beide Emissionen, die durch den Autoverkehr hervorgerufen bzw. die Industrieproduktion hervorgerufen werden. Atemwegserkrankungen, Herzinfarkte, Krebs und Unfruchtbarkeit sind unter anderem die schlimmsten Folgeerscheinungen der Luftverpestung in den Städten. Andererseits registrierte Barcelona im vergangenen Jahr als Nebeneffekt der Pandemiebeschränkungen 30% weniger Luftverschmutzung als im Durchschnitt der Vorjahre. Sie hören Niemandsland auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Es ist Winter. Wir befinden uns in der Woche vom 18. bis zum 25. Januar 2021. Und hier im Studio ist es saukalt, wenn Sie mir diesen Ausdruck erlauben. Thank you. Frankfurt und Hanau getrennt. Caruso singt Gertjed von Verdi schon spät. Tunnelblick, ein anderes Ende, Mandolin Wind. Ey, den ganz süßen Fuß, der unermüdlich Anlauf nimmt. Ein Bett, weißes Schiff, das tief im Dschungel über den Bösch macht. Und Molly, die Mätresse, die von Claudia Cardinali gespielt wurde. Und er hält die Luft an, weil er nicht weiß, was in der Nacht noch erwartet. Alles zurück, ob Anfang, hat sie am Telefon als letztes gesagt. Erstaunlich, was einem plötzlich hinfällt und weshalb. Manchmal nicht es, dass einer Wort setzt, einen Satz. Eine Melodie, eine Klingelton, ein Saxophon und schon. Blick mal zurück, unfreiwillig. Und auf ihn auch im Zorn. Und in siebter Zeit fing sich so manches, war man milde nicht kraftig. Und weil alles fließt, kann im Moment so lang wie 2000 Jahre sein. Und er hält die Luft an, weil er nicht weiß, was in der Nacht noch erwartet. Zurück, wo wir anfangen, hat sie am Telefon hück moi gesagt. Alles zurück, wo wir anfangen, er wird ganz sehen, was das letztendlich bedeutet. Alles zurück, wo wir anfangen, nur die Ruhe, er vertraut, ob sie Glück. Fährt fort, Regie. Wie immer die letzten Minuten, Kino im Niemandsland. Heute wird Bammel einmal ganz alleine die Kinorubrik bedienen. Es ist wenig Zeit und er kommt hier mit einem, ja, sehr vielversprechenden Film über ein sehr, vielleicht schon bekanntes, aber immer noch geheimnisvolles und dunkles Thema. Ich verabschiede mich schon mal und sage Tschüss, Agur, Adeo. Bis nächste Woche. Tschüss. Hallo Nedi, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, seien Sie gegrüßt. Mein zweiter Beitrag im Jahr 2021 für die Sendung am 25. Januar Bambule auf der Leinwand, unser Kinomagazin mit kurzen Empfehlungen für die große Leinwand. Und daran schließe ich direkt an, warum gehen wir eigentlich ins Kino? Natürlich gehen wir ins Kino, um uns ein bisschen mit auf die Reise nehmen zu lassen. Im allerbesten Sinne auf bei der Hand nehmen zu lassen und in eine Geschichte zu entführen, die uns irgendwie mitnimmt. Das trifft auf den Beitrag, den ich für heute vorbereitet habe, nur bedingt zu. Denn das ist eigentlich ein Thema, das man sich in diesen dunklen Pandemiezeiten vielleicht gar nicht so gerne anschauen möchte. Zumindest kein Film, der uns auf andere Gedanken bringt in diesen dunklen Zeiten. Es geht um das düstere Thema des Holocaust und explizit um die Besetzung der Deutschen in Nordfrankreich im Jahr 1942. Dazu komme ich gleich nochmal. Der Film heißt Professeur de Persa, Persischstunden im Original. Das ist eine deutsch-englische Koproduktion aus dem Jahr 1919, uraufgeführt auf der Berlinale vor genau einem Jahr, im Februar 1919. Die Hauptrollen spielen Lars Eidinger, den kennen hierzulande im Moment viele wegen dieser Serie Berlin Babylon, und Nahuel Perez Biscayat, den kennen wir aus dem tollen schwulen Technodrama 120 Beats per Minute. Der Regisseur heißt Vadim Perlman. Und wovon sprechen wir? Es geht um die Besatzungszeit der deutschen Nazis im Norden von Frankreich im Sommer 1942. Eine Gruppe von jüdischen Menschen, die auf der Flucht sind in die Schweiz, werden von einem deutschen Erschießungskommando gefangen genommen. Fast alle Festgenommenen werden in einem Waldstück auf bestialische Weise umgebracht, erschossen. Und der dafür verantwortliche Obernazi, gespielt von Lars Eidinger, der hat den dringenden Wunsch, in Zukunft in das Land Iran, nach Teheran zu gehen. Und er möchte gerne Persisch lernen. Und jetzt kommt der Clou des Films. Einer der jüdischen Gefangenen schwindelt ihm vor, dass er der persischen Sprache mächtig ist. Dieser junge Mann ist auch sehr sprachbegabt. Er spricht fließend Französisch, Englisch, Deutsch und noch irgendwas, habe ich mir nicht so genau gemerkt. Und er hat zufällig ein Buch dabei in persischer Sprache, was die Nazi-Arschlöcher glauben lässt, dass er tatsächlich der persischen Sprache mächtig ist, was natürlich nicht stimmt. Und darin liegt der Clou dieses Films. Das heißt, er wird in ein Konzentrationslager in Nordfrankreich verschleppt und muss von nun an den Nazis mehr oder weniger glaubhaft vorspielen, dass er dieser Sprache mächtig ist und ständig neue Wörter erfinden in einer Fantasiesprache, die es eigentlich gar nicht gibt, weil er kann ja kein Persisch. Und ja, das wird auf atemberaubende Weise spannend. Es ist ein Kammerspiel, könnte man sagen, vor einem wirklich der finstersten Zeit des historischen Hintergründe, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und es gibt viele Sachen, die man am Handlungsverlauf dieses Films kritisieren kann. Auch Details, die manchmal ein bisschen so dahin gehen, dass sie in die Klischeefalle tappen. Der Nazi von Lars Eidinger, manchmal ein bisschen zu diabolisch dargestellt, ist trotzdem ein wirklich aufregender und sehr empfehlenswerter Film. Das Ende der Handlung möchte ich nicht verraten, aber ein besonderer Reiz liegt eben darin, wie dieser arme Kerl in der Küche arbeiten muss und sich ständig neu erfinden muss mit dieser Sprache und natürlich auch in vielen einzelnen Dialogen die Nazis ihm Fallen stellen, um rauszufinden, ob er es jetzt wirklich kann oder ob das eine Fantasiesprache ist, die er da spricht. Der Obernazi vertraut ihm, zumindest zu Beginn des Films. Und wie das Ganze ausgeht, das will ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten. Aber das Ende, das lässt einen nochmal so richtig die Klappe offen stehen. Und auch deswegen finde ich diesen Film ausgesprochen empfehlenswert. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.